Listen to the guy you're dancing to.

Wahnsinn. We'll be right back. Ende aller Grenzen steht der Kosmos und Energie. Öfter, aber nicht immer. Bahn Omnibus. Was suchst du lang? Was suchst du lang? Wir fahren Omnibus.